my friends. Hallo meine Freunde. I like this statement. Ich mag diese Aussage. Obedience releases the miracle. Gehorsam setzt das Wunder frei. Now, there is one thing to really believe what God did on the cross. Es ist eine Sache zu glauben, was Gott am Kreuz getan hat. Through the finished work of Jesus. Durch das vollbrachte Werk von Jesus. But there is another thing to experience it. Aber es ist eine andere Sache, das zu erleben. Look, I don't get any blessing from God by obeying the law. Ich erhalte keinen Segen von Gott, indem ich das Gesetz befolge. Access the blessings of heaven. Ich greife auf die Segnungen des Himmels zu. By simply believing what happened at the cross. Indem ich einfach da an das glaube, was am Kreuz geschehen ist. But here is what a lot of people don't seem to understand. Aber viele Leute scheinen Folgendes nicht zu verstehen. That faith without obedience in many ways is not even faith. Dass Glaube ohne Gehorsam häufig gar kein Glaube ist. And I will give you a perfect example. Ich gebe dir ein perfektes Beispiel. You see, James tells us this. Schau, Jakobus sagt uns, that our faith without works is a dead faith. Dass unser Glaube ohne Werke ein toter Glaube ist. Dead faith does not bring any miracles because it's dead. Toter Glaube bringt keine Wunder, denn er ist tot. You know, I like to say this. Ich sage gern. And I've said this for I don't remember decades. Und ich sage das schon seit Jahrzehnten. I will never measure your level of faith by what you say. Ich werde niemals dein Maß an Glauben an dem messen, was du sagst. But I will measure your level of faith how you act in the time of Christ. Sondern ich werde dein Maß an Glauben daran messen, wie du dich in Krisenzeiten verhältst. Why? Warum? Because you can say anything. Denn du kannst ja alles sagen. But how you act shows what you really believe. Aber wie du dich verhältst, zeigt, was du wirklich glaubst. So here is the example. Hier ist also das Beispiel. I heard my dad tell this story in a sermon when I was a little child. Ich habe meinen Vater die Geschichte in einer Predigt erzählen gehört, als ich ein kleines Kind war. And he said this. Er sagte Folgendes. He said there was a man who put a rope over the Niagara Fall. Es gab einen Mann, der ein Seil über die Niagara-Fälle gespannt hat. No, a rope. And then he said, und dann sagte er to all the crowds that was watching, zu der ganzen Menge, die ihm zuschaute. You know, the Niagara Falls never has anybody fallen into and survived. Und du weißt, niemand, der je die Niagara-Fälle hinunterstürzte, hat überlebt. And the man said, do you people believe that I can walk over this rope? Er sagte also, Leute, glaubt ihr, dass ich über dieses Seil gehen kann? And the crowd cheered, yes, we believe it. Und die Menge jubelte, ja, das glauben wir. He was one kind of this artist, you know, circus artist. Er war einer dieser Zirkusartisten. And then people cheered, said, yes, we believe it. Und die Leute haben ihn angefeuert, ja, wir glauben das. Then he said, dann sagte er, do you guys believe that I can walk over this rope with a wheelbarrow? Leute, glaubt ihr, dass ich mit einer Schubkarre über das Seil laufen kann? And people said, yes, yes, we believe you can do it. Und die Leute sagen, ja, wir glauben, du kannst das. So he got a wheelbarrow. Also holt er sich eine Schubkarre. And then he said, und dann sagt er, do you people believe that I can walk over this rope with the wheelbarrow and the person sitting in the wheelbarrow? Glaubt ihr, dass ich über das Seil laufen kann mit dieser Schubkarre und einer Person, die drin sitzt? And people screamed, yes, yes, we believe you can do that. Und die Leute riefen, ja, wir glauben, du schaffst das. And then he pointed to the person who screamed loudest and said, dann zeigte er auf die Person, die am lautesten gerufen hat und sagte, come and sit in my wheelbarrow. Komm und setz dich in meine Schubkarre. But the person ran. Aber die Person rannte weg. So the person said, yes, I believe you can do it. But when she had to sit in it, she didn't believe it anymore. Die Person hatte gesagt, ja, ich glaube, du kannst das. Aber als sie sich selbst reinsetzen sollte, glaubte sie es nicht mehr. So, Inko, that was not faith. Also das war kein Glaube. Faith without obedience is not even real faith. Glaube ohne Gehorsam ist kein echter Glaube. So I believe obedience releases the miracle because obedience is the second part of faith that we need. Deshalb glaube ich, dass Gehorsam das Wunder freisetzt. Gehorsam ist der zweite Teil von Glauben, den wir brauchen. Find this throughout the whole Bible. Du findest das überall in der Bibel. What's the first miracle that Jesus ever did? Was ist das erste Wunder, was Jesus getan hat? He turned ordinary water into very, very high quality wine. Er verwandelte normales Wasser in sehr, sehr hochwertigen Wein. Why did Jesus not do this? Warum hat Jesus nicht Folgendes gemacht? Let there be wine. Es werde Wein. Don't you think he could have done it? Denkst du nicht, er hätte das tun können? He could have. Das konnte er. What did he do? Was hat er aber gemacht? He said to the servants. Er sagte zu den Dienern. Go and put water in these pots. Geht und füllt Wasser in diese Krüge. So good so far. So far so good. So weit so gut. He could have now turned, changed it into wine, but he didn't. Er hätte es jetzt in Wein verwandeln können, tat er aber nicht. He said, give it to the master of the ceremony to taste. Gebt es dem Zeremonienmeister, um zu kosten. If you're out of wine and you give the master of the ceremony water to taste, you're in big trouble. Wenn dir der Wein ausgegangen ist und du dem Zeremonienmeister Wasser zum Kosten gibst, dann bist du in großen Schwierigkeiten. So what happened? Also was ist passiert? As they obeyed Jesus, the miracle happened. Indem sie Jesus gehorchten, passierte das Wunder. Look at this. Schau mal. God says. Gott sagt. Walk around the walls of Jericho. Lauft um die Mauern von Jericho. How does it make sense to walk around the walls of a fortified city? Was macht es für einen Sinn, um die Mauern der befestigten Stadt zu laufen? As they obeyed, the miracle was released. Indem sie gehorchten, wurde das Wunder freigesetzt. How about this one? Oder was ist mit dieser Geschichte? You know, there are so many in the Bible. Es gibt so viele davon in der Bibel. There's a guy called Naaman. Da ist ein Mann namens Naaman. And he is a leper. Und er ist ein Aussätziger. So he finally hears that there's a prophet who can heal the sick. Und er hörte schließlich, dass es einen Prophet gibt, der die Kranken heilen kann. So the prophet says, go to the river of Jordan and dip yourself into it 7 times. Und der Prophet sagte ihm also, geh zum Jordan und tauche dich 7 Mal unter. And the guy gets angry. Und der Mann wird wütend. But his servant convinced him. Aber sein Diener überzeugte ihn. Here's what the guy said. Der Mann sagte Folgendes. I expected the prophet to come out and to just heal me. Ich habe erwartet, der Prophet würde herauskommen und mich einfach heilen. We have cleaner waters where I come from. Wir haben sauberes Wasser, wo ich herkomme. What happened? Was ist passiert? As he obeyed, the miracle happened. Als er gehorchte, geschah das Wunder. So you will find throughout the whole Bible stories where God demanded obedience so that the miracle could be released. Überall in der Bibel findest du Geschichten, wo Gott Gehorsam fordert, damit das Wunder freigesetzt werden kann. Even in the life of Jesus. Sogar in dem Leben von Jesus. Hey lepers. Hey ihr Aussätzigen. Go and show yourselves to the priest. Geht und zeigt euch den Priestern. And the Bible says, as they went, they were healed. Und die Bibel sagt, als sie hingingen, wurden sie geheilt. Look, even the multiplication of bread and fish. Schau, sogar die Vermehrung von Brot und Fisch. The same thing. War das Gleiche. Jesus did not simply multiply and said, let there be multiplication of fish and bread. Jesus hat nicht einfach vermehrt und gesagt, lasst Vermehrung von Fisch und Brot geschehen. Nein. He took it, he broke it. Er nahm es und brach es. So what happens if you break 2 fish and 5 bread? Was passiert also, wenn du 2 Fische und 5 Brote brichst? It's still 2 fish and 5 bread, just broken into little pieces. Es sind immer noch 5 Brote und 2 Fische, nur in kleine Stücke gebrochen. Still not enough to feed 5,000 people. Immer noch nicht genug, um 5,000 Leute zu ernähren. How did the miracle happen? Wie geschah das Wunder? The disciples said, tell the people to sit down. First obedience. Die Jünger sollten den Leuten sagen, sich hinzusetzen. Erster Gehorsam. Then the disciples said, go and give it to them. Second obedience. Dann mussten die Jünger es an die Leute verteilen. Zweiter Gehorsam. You know, we read stories like this, but really think about it. Wir lesen Geschichten wie diese, aber denk mal wirklich darüber nach. There are 5,000 people. Da sind 5,000 Männer. And the disciples already said, what's that among so many people? Und die Jünger hatten schon gesagt, was ist das für so viele Leute? You know, when Jesus told them to give it to the people, there still wasn't any more than there was in the beginning. Weißt du, als Jesus ihnen gesagt hat, sie sollen es an die Leute verteilen, war es immer noch nicht mehr als am Anfang. As they obeyed, suddenly multiplied. Als sie gehorchten, vermehrte es sich plötzlich. Oh, that our hearts could only understand the power of obedience. Wenn unsere Herzen doch nur die Kraft von Gehorsam begreifen könnten. Did you know that Jesus did all the miracles by obedience? Wusstest du, dass Jesus all die Wunder nur im Gehorsam tun konnte? Did you know that, Daniel? Wusstest du das, Daniel? No. Look. Olli. Jesus said, Jesus sagt, I only do what I hear the Father say. Ich tue nur, was ich den Vater sagen höre. So every miracle that Jesus did, he did it because the Father told him to do it, so he had to obey. Also jedes Wunder, das Jesus tat, tat er, weil der Vater es ihm gesagt hatte. Also musste er gehorsam sein. One of the most mind-bubbling Bible verses to me is Hebrews 5, verse 8. Einer der verblüffendsten Bibelverse ist für mich Hebräer 5, Vers 8. Even though him being son, he learned obedience through suffering. Und obwohl er Sohn war, hatte er doch an dem, was er litt, den Gehorsam erlernt. So if Jesus learned obedience through suffering, it means obedience is an important spiritual key. Wenn Jesus Gehorsam durch Leiden lernte, heißt das, Gehorsam ist ein wichtiger geistlicher Schlüssel. I've seen some of the most ridiculous miracles because I simply obeyed and did crazy things out of the box. Ich habe ein paar der irrwitzigsten Wunder gesehen, einfach weil ich gehorsam war und verrückte, ungewöhnliche Dinge tat. I'm going to throw a challenging question into your face. Ich werde dir eine herausfordernde Frage stellen. And I throw it into my own face. Und ich stelle sie mir selbst auch. How many miracles have we missed because we didn't obey? Wie viele Wunder haben wir verpasst, weil wir nicht gehorsam waren? What would happened? Was wäre passiert? If Peter would have not obeyed and thrown out the net at the right side. Wäre Petrus nicht gehorsam gewesen und hätte das Netz nicht auf der rechten Seite ausgeworfen? Why did Jesus not simply say, I see you struggled all night, there's no fish. Warum hat Jesus nicht einfach gesagt, ich sehe, ihr habt euch die ganze Nacht abgemüht und keine Fische gefangen? Don't worry, I'll just create fish. Macht euch keine Sorgen, ich erschaffe einfach Fische direkt hier. Jesus demanded obedience to release the miracle. Jesus forderte Gehorsam, um das Wunder freizusetzen. Until you obey, you've never proven that you truly believe. Solange du nicht gehorsam bist, hast du nicht wirklich bewiesen, dass du glaubst. So obedience shows that I have true faith, and true faith always releases. Gehorsam zeigt also, dass du echten Glauben hast, und echter Glaube setzt immer das Wunder frei. Never forget that. Vergiss das nie. Thank you. Danke.